Am 10. Januar wurde das Vorbereitungskomitee des Generalverbandes der China-Koreaner für die Veranstaltungen gebildet, um den Geburtstag von Kim Jong-il bedeutsam zu begehen. Das Komitee beschloss, zum bedeutsamen Tag des leuchtenden Sterns verschiedene Festveranstaltungen zur Würdigung des heiligen revolutionären Lebens von Kim Jong-il und seiner unvergänglichen Verdienste wie Foto- und Bücherausstellung, Filmvorführung und Festdarbietung zu organisieren und in den Unterorganisationen des Generalverbandes der China-Koreaner Seminare über seine Größe und Gesprächsrunde abzuhalten. In letzter Zeit fand in der Botschaft der TVRK in China eine Veranstaltung zur Bildung des Vorbereitungskomitees der Gebietsgesellschaft Mittel- und Südchina des Generalverbandes der China-Koreaner für das bedeutsame Feiern des Tages des leuchtenden Sterns als ein gemeinsames Fest der Menschheit statt.